WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Die Freitag-Nachtausgabe, wie immer eine freie Themenausgabe. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Simon. Simon ist 43. Hallo Simon. Hallo Domian. Weswegen rufst du an? Wegen meiner Frau, wo ich halt erfahren habe, dass sie mich, dass sie einen anderen liebt oder einen zweiten Mann liebt. Mhm. Das hat mir am Montagmorgen per WhatsApp gestanden. Ach, wie toll. Und per WhatsApp? Ja, genau, per WhatsApp. Und dieser Mann ist halt unser bester Freund. Ach du je. Aber du wohnst mit deiner Frau zusammen? Wir sind seit 3,5 Jahren verheiratet, seit 5 Jahren zusammen. Ja. Und wohnt ihr zusammen in einer Wohnung? Genau, genau. Und warum musst du dir das dann per WhatsApp mitteilen und warum sagt sie es nicht persönlich? Ich bin Nachtfahrer mit LKW. Ach so, okay. Und sie fährt LKW tagsüber. Mhm. Und da hat sie sich wohl, die fing irgendwie ganz komisch an. Ich habe sie halt nachgefragt, ob er einen anderen Mann gibt. Und hat sie halt gestanden, dass sie auch einen anderen liebt. Und habe ich halt gefragt, ob es unser Freund ist. Und sagte, ja. Das hattest du irgendwie so im Gespür? Das hatte ich schon eine längere Zeit gespürt. Warum? Ja. Wie kam das? Ich war schon mal verheiratet. Und ich kenne die Ausflüche, die Blickkontakte von zwei Personen, wenn die halt fremd geht oder halt anderen Mann liebt. Mhm. Und das Gefühl hat damals genau das gleiche gehabt. Also gute Beobachtung. War es auch so gewesen und da hat unserem Schwager damals was angefangen. Das ging bei denen damals über ein Jahr und jetzt hat sie mir halt die Wahrheit gesagt, meine Frau, und sagte, dass sie auch einen anderen Mann liebt. Und wie lange läuft das schon mit diesem Freund von euch? Ich habe seitdem ich damals letztes Jahr im Krankenhaus gelegen bin, ich habe ja eine Hüft-OP gehabt und ich denke mal, dass sie da wohl schon mal mit ihm geredet hat. Sie fing halt an mit dem Reden und Probleme besprechen und da ist wahrscheinlich irgendwie Gefühle entwickelt. Also ein Jahr, ein knappes Jahr ungefähr. Ja, genau. Wie eng ist denn dieser Kontakt zwischen euch, auch dir und diesem Mann? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren, aber wie eng ist dieser Kontakt? Also eigentlich ganz ziemlich eng, weil wir reden eigentlich über alles, mhm. Und ich mit ihm auch. Ist er eher und ein Freund von dir gewesen bisher? Nein, er war der Freund von meinem besten Freund von damals und er hat uns dann auch ein bisschen geholfen und so ist halt die Freundschaft entstanden. Mhm. Er hat aber keine Partnerin zurzeit. Nein. Er kennt mehrere Frauen und er will auch von einer anderen Frau was haben und ist auch schon dabei, sie zu erobern. Und als meine Frau ihm das gestanden hat, dass sie ihn liebt, hat er sofort gesagt, Mädel, du bist ja die Frau mein bestes Freund ist. Mhm. Und mit feierlichen Frauen fange ich nicht an. Prinzipiell nicht. Aber dennoch hat das getan. Ob die was jetzt irgendwie sexuell gehabt haben, das weiß ich nicht. Ach so. Aber er hat die Gefühle zugelassen von ihr. Aber immerhin hat er das so klar am Anfang zu ihr gesagt. Das ist ja schon mal respektabel. Genau. Genau. Woher weißt du das, dass er das gesagt hat? Er hat ja schon am Anfang an unserer Freundschaft und als er hat damals schon merkte, dass die Gefühle hat für ihn, hat er das auch sofort mir erzählt. Mhm. Auch voll gesagt, du brauchst keine Angst zu haben, dass ich was mit deiner Frau anfange, ich fange mit freien Frauen nichts an, die sind nichts für mich. Sind tabu. Okay, das war nun ganz am Anfang, aber wieso halt, woher weißt du, dass er das dann zu deiner Frau auch so gesagt hat? Wir hatten vor 2 Tagen hatten wir ein 6-Augen-Gespräch gehabt. Mhm. Da haben wir uns mal zusammengesessen und dann mal darüber gesprochen, was da nun gewesen ist, weil ich ab Montag nämlich, wo ich erfahren habe, sind bei mir die Sicherungen auf geknallt. Wie hast du denn übrigens spontan reagiert, als du das gelesen hast? Ich habe es wohl angeschrieben, ja, dann lasse ich mich scheiden, zu die Jobkündigung, weil wir in einer Firma arbeiten und verschwinden und dies und jenes. Ja. Also du hast es gelesen und dann hast du sie angerufen, oder wie? Ja, ich habe auch voll geantwortet über WhatsApp. Ja, weil du gesagt hast, ich habe sie angeschrien. Dann dachte ich, dass du sie angerufen hast. Nein, per wortmäßig angeschrien. Okay. Dann haben wir noch telefoniert. Ja. Das fängt jetzt richtig an mit dem Krach. Und irgendwie vertraue ich ihr nicht so richtig, weil das Vertrauen ist ja schon ein bisschen angeknackst von ihr. Okay, dann gab es dieses Sechs-Augen-Gespräch. Was ist denn da nun klar rübergekommen für dich? Dass er zwar nichts will von ihr. Er will nichts von ihr. Nein. Das glaubst du ihm auch? Das sag ich mal so von meinem Bauchgefühl her, ja. Ja. Bloß bei ihr weiß ich nicht, wie Frauen so sind, wenn die halt immer ein Gefühl haben, wie schnell die das abbauen kann. Aber mich wundert, Simon, dass du, wenn ihr das Sechs-Augen-Gespräch geführt habt, dass du dann nicht diese Frage gestellt hast, wart ihr schon miteinander in der Kiste? Habe ich gestellt. Wir haben alle beide Nein gesagt. Okay, und du gehst davon aus, dass das stimmt? Ich kann ja nur davon ausgehen. Ja, okay. Na, aber wenn er so eine, kann ja wirklich stimmen, wenn er so eine klare Haltung hat. Aber was ist denn dann in diesem Dreivierteljahr passiert zwischen den beiden? Wenn er so klar Nein sagt, dann hätte doch eigentlich die Sache relativ schnell vom Tisch sein müssen. Auch für deine Frau. Ja, meine Frau, die hat damals bei ihm Gefühle angefangen und hat wohl nicht abgestellt oder hat es nicht sehen wollen, dass er von ihr nichts will. Mhm. Und ich muss hinzusagen, ich bin damals nach dem Krankenhausaufenthalt in ein schwarzes Loch reingefallen. Und sie wusste nicht, wie sie damit umgehen musste und hat sich dann halt an unseren Freund gewandt und mit ihm tagelang nur geredet. Okay. Und bei mir ist es halt so, ich hatte auch andere Probleme von früher her, wo ich missbraucht worden bin und so weiter. Aber jetzt gab es ein Sechs-Augen-Gespräch. Was ist denn jetzt wirklich das Resultat dieses Gespräches? Das Resultat ist eigentlich so, dass wir noch so mal probieren wollen. Bloß das Vertrauen ist halt bei mir nicht weg, aber es ist angeknackst und ich weiß nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Klar, aber deine Frau muss doch ziemlich frustriert da gesessen haben, wenn der andere ihr sagt, ich will das nicht, da gibt es keine Perspektive. Du warst verständlicherweise sehr verletzt. Wie hat sie sich denn dann geäußert? Wie sieht sie die ganze Sache denn? Jetzt hat sie klar gesagt, dass sie ihn liebt oder auch für ihn Gefühle hat, aber fremdgehen hatte sie nie. Und ob sie nun jetzt da enttäuscht war, dass er von ihr nichts will oder sie nicht erwidert hat, die Gefühle. Wobei das ja auch ja nichts Neues war, das muss sie doch schon längst gewusst haben. Glaubst genau. du denn, dass er ihr das in den letzten Monaten auch schon mal so gesagt hat, klar? Ja. Ja, also du hast es vorhin ja auch gesagt, aber ich frage es nochmal nach. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, ja. Vor einigen Male. Mhm. Ja, genau. Ja. Also, sicher, wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre das Vertrauen da auch erstmal ziemlich angeschossen. Ich finde es gut, dass der Mann sich zurückhält, dass er klar eine Grenze aufgezogen hat. Es ist nur die Frage, ob du wieder zu deiner Frau zurückfinden kannst, nachdem das jetzt passiert ist. Obwohl gar nichts direkt passiert ist, aber innerlich ist es ja passiert bei ihr. Innerlich schon, das wird einige Zeit dauern. Und sie will es aber auch. Sie will es aber auch. Dass wir nochmal probieren, ja, das kommt von ihr aus. Ach, das kommt von ihr aus, dass sie es nochmal probieren will. Genau, das kommt von ihr aus. Hat sie denn, gerade am Anfang hast du gesagt, sie hätte gesagt, ich liebe auch noch jemand anderen. Ist das so eine Floskel gewesen? Oder hat sie dir klar gesagt, dass sie dich auch liebt, wirklich liebt? Dass sie mich liebt, das weiß ich. Mhm. wir haben jetzt in den 5 Jahren sehr viel durchgemacht und wir sind gerade dabei, unsere Wohnung zu renovieren, also Mietwohnung. Mhm. Und das will sie nicht alles hinschmeißen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie sich wirklich innerlich von dem anderen Mann verabschieden kann. Das ist die Frage. Das ist die Frage, dass sie nicht ständig den im Kopf hat oder wenn ihr euch mal trefft, wie das dann geht, wenn ihr euch zu dritt trefft. Am besten trifft man sich mal zunächst nicht zu dritt, würde ich vorschlagen. Ne, das wird auch schön schwierig sein, weil ich bin halt nur nachts unterwegs. Okay. Mhm. Und die beiden arbeiten halt in Tagsschicht. Wir sind halt in einer und derselben großen Spedition, aber zwei verschiedenen Firmen. Was eurer Ehe ja noch nicht sehr zuträglich ist, ihr seht euch ja kaum. Wir sehen uns morgens. Naja. So für ein paar Minuten und dann fahre ich nach Hause und wir reden dann auch am Telefon noch einige Male. Und wie sieht es am Wochenende aus? Da sind wir immer zusammen. Okay, immerhin. Ja. Simon, vielleicht wäre es nicht schlecht, ich überlege das gerade, da ist Vertrauen angeknackst, sie ist sich auch unsicher, wahrscheinlich wird sie sich unsicher fühlen, nachdem was passiert ist, vielleicht schämt sie sich auch in einer gewissen Weise, verständlicherweise. Hättet ihr denn einmal die Motivation und dann auch noch die Zeit, vielleicht mal ein- oder zweimal zu einer Eheberatung zu gehen? Ich bin schon auf der Suche nach einem Therapeuten. Bitte? Ich bin schon auf der Suche nach einem Therapeuten. Das fände ich gut. Also ich glaube, das wäre sicher sehr hilfreich, wenn da so ein paar Sitzungen mal mit einem Fachmann zusammen durchgeführt würden. Ich suche auch für mich selber einen Therapeuten, weil ich einiges auch arbeiten muss aus der Vergangenheit. Ja, du hast es gerade angedeutet. Ja, und da sind halt ungefähr 10 Jahre in meinem Gehirn oder meine Erinnerungen, die verschwunden sind. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind, keine Ahnung. Mhm. Und das belastet unsere Ehe nicht auch. Okay, dann ist es natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Und du hast es eingeleitet, also wartest du auf einen Termin? Ist es so weit schon? Nein. Nein. Mhm. Also ich bin auch auf der Suche nach einem Therapeuten und ich weiß es nicht. Wir machen es jetzt so, Simon. Meine Psychologin ruft dich nochmal an. Die kann dir sicher noch mal ein paar gute Tipps geben, wie du es machen solltest und welche Therapieform du vielleicht wählen solltest. Mhm. Ich finde es gut, wenn ihr beiden das zusammen zumindest ein paar Mal macht, deine Frau und du. Und vielleicht bietet sich dadurch wirklich die Chance, dass sich das wieder hinbiegt und das Vertrauen wieder entsteht. Aber sie muss natürlich auch etwas in die Waagschale werfen. Das stimmt. Das muss sie wirklich machen. Sie muss sich jetzt auf den Arsch setzen und dir auch beweisen, dass sie es wirklich will. Und dass sie eine richtig gute Zukunft mit euch beiden auch sieht. Und dass so etwas nicht wieder vorkommt. Das will ich auch hoffen. Ja. Das sonst ein zweites Mal geht's nicht gut. Ja, das stimmt. Lieber Simon, die Magdalena ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ich wünsche dir und deiner Frau, dass ihr es schafft, dass ihr die Kurve bekommt und überhaupt alles Gute. Ich gehe auch drum, Jan, und ich bin jede Nacht fröhlich im Radio, im LKW. Dankeschön. Du bist immer hier im Sektor unterwegs in NRW. Genau, ja. Genau. Das ist ein super Typ. Ich danke dir vielmals, Simon. Dann wünsche ich allzeit gute Fahrt. Du legst auf, wir melden uns gleich. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Und es geht weiter mit Samira, 19 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Samira. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Dankeschön. Um meine Gewitterphobie. Ach du lieber Gott, dann bist du ja genau richtig im Moment. Um eine Gewitterphobie. Genau. Wo wohnst du? Wo wohnst du denn? Das hat man auch nicht immer. Ich wohne in Köln. In Köln. Da ging es ja nur heute hoch her. Oh ja. Noch gerade bevor ich ins Studio fuhr, war richtig was los. Ja, es war echt extrem heute. Entschuldigung. Was heißt denn genau Gewitterphobie? Ein bisschen Angst vor Gewitter oder mehr? Nee, also nicht ein bisschen Angst, sondern es ist halt schon extremer, deswegen ja auch Phobie. Also es war früher noch nicht so stark. Das ist erst stärker geworden durch letztes Jahr bei Rock am Ring. Es war ja auch ein schweres Unwetter dort. Mhm. Und es war ja ein paar Stunden lang. Und ich war halt draußen in einem Zelt hinter der Bühne. Das war das Sanitäterzelt hinter der Bühne. Und der Blitz hat, glaube ich, dreimal eingeschlagen. Und also das war echt total Ja, ich war total ängstlich und seitdem ist es halt stärker geworden bei mir. Der Blitz hat wo eingeschlagen? In das Festivalgelände, also vor uns in die Bühne und dann nochmal irgendwo. Okay. Auf jeden Fall war es total laut und es war, ja. Aber es sind keine Menschen durch den Blitzschlag zu Schaden gekommen? Also gestorben ist auf jeden Fall keiner. Ich glaube, es waren nur irgendwie um die 30, oder was heißt nur, es ist ja auch schon viel, um die 30 Verletzte. Mhm. Und ja, das weiß ich auf jeden Fall. Okay, das war der Auslöser. Wie macht sich denn jetzt die Phobie bemerkbar bei dir? Also momentan ist das ja extremes Wetter, also das mit dem Gewitter ist ja schon seit einigen Tagen so. Ich gucke halt immer auf meine App, wann es gewittern soll und ob es gewittert. Mhm. Und also ich gucke da wirklich jede halbe Stunde drauf. Selbst wenn ich arbeiten bin, gucke ich da drauf. Mhm. Und ich plane dann auch immer, wie ich nach Hause komme. Und wenn es denn dann gewittert, was ist dann mit dir los und was tust du? Also ich kriege total Herzrasen und ich hyperventiliere total. Es kommt natürlich drauf an, wo ich bin. Zu Hause fühle ich mich auch nicht sicher. Warum nicht? Ich fühle mich einfach nicht sicher zu Hause. Ich weiß es selber nicht. Was könnte zu Hause passieren? Ich habe immer Angst, dass der Blitz einschlägt. Und ich renne auch immer hin und her, weil ich einfach nicht weiß, wohin ich gehen soll. Ob ich jetzt in mein Zimmer gehen soll, in die erste Etage, oder ob ich doch im Erdgeschoss bleiben soll. Ich weiß es einfach nicht. Und dann renne ich zum Beispiel immer her, werde total nervös und ich kann auch nicht nach draußen schauen. Also du hyperventilierst, du rennst in der Wohnung hin und her. Du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Und so geht das die ganze Zeit, während das Gewitter wütet. Genau. Also gestern war es zum Beispiel so, da hat es nicht gewittert, aber ich hatte nach draußen geguckt und es waren schon dunkle Wolken draußen am Himmel. Mhm. Es hat halt nicht gewittert, aber es hat halt geregnet. Mhm. Und dann war ich zum Beispiel auch in meinem Zimmer. Und ich saß halt auf meinem Bett und ich habe geweint und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich mich halt abgelenkt ein bisschen, indem ich eine Freundin angerufen habe. Mhm. Und heute war es halt so, dass ich erstmal alleine zu Hause war und ganz laut Musik gehört habe. Das mache ich auch oft, wenn es gewittert, damit ich es nicht höre. Mhm. Ich mache auch alle Rollladen runter, damit ich es nicht sehe. Und Hauptsache, ich krieg's nicht mit. Du könntest ja zum Beispiel auch in den Keller gehen. Nee, das möchte ich aber nicht. Da fühle ich mich auch wieder unsicher. Warum? Im Keller ist doch okay. Ich habe halt auch Angst, dass das ganze Wasser reinläuft vom Regen. Also das ist dann immer so auch wieder so ein bisschen kritisch. Schon eine ängstliche Person, ne? Genau, also ja. Ich bin sehr ängstlich. Das Beste ist ja, wenn man sehr ängstlich ist, dass man die Ängste überwinden kann, indem man sich den Ängsten aussetzt und nicht indem man vor den Ängsten wegläuft. Also, ja, das stimmt natürlich. Also ideal wäre, hast du ein Auto? Nein. Nein, aber wenn du ein Auto hättest oder jemand ein Auto hat, da müsstest du dich während des schweren Gewitters in das Auto setzen. Das würde ich sogar machen. Also ich fühle mich dann auch immer am sichersten. Ja, siehst du, da kann dir ja wirklich de facto nichts passieren im Auto und du bist trotzdem den Naturgewalten ausgesetzt. Mhm. Vielleicht würde das ja sogar helfen, die Angst wegzutrainieren. Dass du zum Beispiel auch keine Angst mehr in der Wohnung haben musst, denn die Angst ist ja so gut wie auch nicht berechtigt. Mhm. Also es war natürlich nie so stark gewesen. Es ist halt jetzt erst wieder gekommen, dass es extrem stark geworden ist, weil jetzt auch wirklich jeden Tag irgendwas ist. Vor allem, wenn ich dann auch von der Arbeit nach Hause komme, dann habe ich auch total Angst, von der Bushaltestelle alleine nach Hause zu laufen, auch wenn es nur 3 Minuten Fußweg sind. Ich bin dann immer total ängstlich. Mhm. Und ich überlege auch irgendwie, ich weiß es nicht, eine Therapie zu gehen deswegen oder so, also irgendwas zu machen, was auf jeden Fall hilft. Ist immer so eine Sache. Ich bin ja eigentlich immer ein Mensch, der bremst mit den Therapien, dass man nur in eine Therapie gehen soll, wenn man wirklich ein schweres psychisches Leiden hat. Ja, das stimmt. Und ich finde, man sollte so viel wie möglich selbst versuchen, in sich und an sich zu überwinden, wo man Probleme mit hat. Nur wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann sollte man therapeutische Hilfe suchen. Mhm. Ich würde es an deiner Stelle noch eine Weile beobachten, ob es wirklich. Ja. Und ich würde, wie gesagt, auch nicht davor weglaufen, sondern mich dem so weit wie möglich aussetzen. Ja. Vielleicht flaut sich das Ganze ja nach einer gewissen Zeit wieder ab und dann hat sich das erledigt. Mhm. Wenn es aber schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer wird, dann wäre sicher ein fachkundlicher Rat nicht schlecht. Also momentan bin ich wirklich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, es geht gar nicht mehr. Okay. Also ich weiß wirklich nie, was ich machen soll. Ich drehe durch zu Hause oder generell, ich drehe einfach durch, wenn ich nur das Wort Gewitter höre. Okay, dann soll mal das meine Psychologin beurteilen, ob es schon so weit entwickelt ist, dass du zu einem Psychologen gehen solltest, okay? Genau, ich habe also sowieso immer das Gefühl, also ich gehe von Angst zu rüber in die nächste Angst. Genau, das ist ein wichtiges Stichwort. Genau. Bist du grundsätzlich von Ängsten geplagt? Ja. Ah, hast du eine Ahnung, woher das kommt? Eine Idee? Nein, habe ich nicht. Ich hatte nur eine Zeit lang, das war vor ein paar Jahren, da hatte ich immer Angst, dass ich verfolgt werde, zu Hause oder generell. Also das war dann auch schon eine Angst von mir, wo ich dann auch dachte, okay, das will ich auch behandeln lassen. Dann habe ich es tatsächlich gemacht und es hat auch geholfen. Mhm. Also ich fühle mich viel besser, nur ich habe echt das Gefühl, dass ich jetzt so in eine neue Angst reingerutscht bin. Diese Behandlung, auf was ist die denn gestoßen, woher die Angst, verfolgt zu werden, herrührt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja, du bist deshalb zu einem Psychologen gegangen, weil du Angst hattest, genau, dass dich jemand verfolgt. Diese Angst muss ja eine Ursache haben. Ist man dieser Ursache auf die Schliche gekommen? Nee, also ich weiß es nicht. Also wir konnten das auch nicht herausfinden, wirklich. Mhm. Also es ist halt, ich frage mich das jetzt auch noch immer, warum es so war oder wie es gekommen ist. Aber warst du als Kind oder so als Jugendliche vor einigen Jahren auch generell ängstlich? Ja, also ich bin generell eine sehr ängstliche Person. Mhm. Ich passe auch immer auf oder generell, also ich bin auch so, dass ich sage, okay, du gehst nicht um 1 Uhr nachts oder 12 Uhr alleine raus vor die Türe oder generell, also ich bin da sehr konsequent. Das ist ja schon gerade in Köln, glaube ich, ziemlich eine gute Entscheidung, das nicht zu machen als 19-jähriges Mädel. Genau. Samira, ich würde wirklich sagen, die Magdalena soll sich mal mit dir beschäftigen. Dann kann sie dir sicher einen guten Rat geben, wie du tätig werden könntest, okay? Ja. Dann hoffen wir mal, dass es keine Gewitter mehr gibt heute Nacht und morgen und du ruhig schlafen kannst. Und jetzt legst du bitte auf und Magdalena ruft dich zurück. Alles klar, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Samira. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und schon geht's weiter mit Sandra. Sandra ist 31. Guten Morgen, Sandra. Hallo, ich bin 32. 32, guten Morgen. Ja, genau. Aus Spanien. Wir haben uns schon mal unterhalten vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich an mich noch erinnern kannst, aber heute ist kein schöner Tag für mich, denn ja, ich habe vor 2 Wochen erfahren, dass mein Onkel, also der Bruder meines Vaters, krank ist, und zwar mit Lungenkrebs, und der ist im enden Stadium. Mhm. Und du hast ein sehr nahes Verhältnis zu deinem Onkel? Ja, wir haben sogar zusammengelebt. Meine Großeltern, meine Eltern, ich und er. Mhm. Und das ist für mich sehr, sehr hart zu bearbeiten. Rufst du jetzt aus Spanien auch an? Mhm, ja. Genau. Und ihr lebt alle in Spanien immer noch zusammen, in einem Haus oder auf einem Hof? Nee. Also wir haben, jeder hat seine Wohnung und so. Mhm. Und ja, wir sprechen sehr oft am Telefon, über WhatsApp, über, Und aber das ist sehr, sehr, sehr kompliziert für mich. Denn ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich bin sehr behindert. Und das belastet mich total. Du bist behindert? Ja, sehr behindert. Ja. Gehbehindert? Ja. Kannst du das mal beschreiben, welche Behinderung du hast? Ich habe Wasserkopf. Das heißt also einen vergrößerten Kopf? Genau. Ja. Und dann, alles, was ich momentan erlebe, ist die Hohle. Ich meine, ich muss ja sagen, ich weiß nicht, woran das lag, aber an dem Tag, wo ich erfahren habe, dass mein Onkel wegen Chemotherapie untergehen musste, habe ich nicht so viel geschlafen. Das Nochmal zu deiner Behinderung. Du hast einen Wasserkopf, sagst du, und du bist gehbehindert. Wie gehbehindert bist du? Sitzt du immer im Rollstuhl? Sehbehindert. Ach, entschuldige bitte. Das hatte ich verstanden. Ja, das ist ein Problem. Das heißt, du kannst wenig oder gar nichts sehen? Wenig sehen, ja. Ja? Genau. Wie weit wohnt dein Onkel von dir entfernt? Ungefähr 150 Kilometer. Und du hast vor 2 Wochen das erfahren, dass er so schwer krebskrank ist. Wie kommt das, dass du es erst vor 2 Wochen erfahren hast? Also mein Onkel und mein Vater hatten kein gutes Verhältnis. Vor vielen Jahren haben sie sich gestritten und so. Und dann, dadurch ist alles so anders gelaufen. Ist der Kontakt eher eingeschlafen zwischen euch allen? Und jetzt ist alles so schnell so anders gewesen. Ich verstehe gar nicht. Ich versuche es immer wieder so auf den Kopf so zu bekommen, dass er gehen muss, dass die Zeit für ihn. Ist es denn jetzt wirklich so schlimm, dass er nicht mehr lange zu leben haben wird? Kann man das so sagen? Also in der Papier nach sagt man 8 Monate bis 1 Jahr. Der hat Schmerzen, trotzdem tut er so, als wäre nichts passiert. Er ist so locker drauf, er geht so locker damit und das überrascht mich, weil der ist doch. Woher weißt du, dass er so damit umgeht? Weil ihr hattet ja bisher keinen Kontakt. Doch, aber vor 2 Wochen habe ich ihn gesehen, am Sonntag auch. Und hast du ihn besucht oder hat er dich besucht? Ja, also der hat mich zuerst besucht und dann am Sonntag habe ich ihn besucht. Mhm. Wird denn jetzt dadurch, dass er so eine schwere Erkrankung hat, glaubst du, dass euer Kontakt jetzt wieder lebendig wird? Ja. Das ist ja schon mal sehr gut. Lebt der Onkel allein oder hat er eine Frau oder Freundin? Nee, der lebt bei meiner Oma. Die ist Witwe. Mhm. Und der hat aber auch eine Freundin, der ja. Aber dann hattest du mit deiner Oma auch keinen Kontakt, sonst hättest du das ja vorher gewusst. Mit dir, ja. Ja, aber dann hättest du doch vorher gewusst, dass dein Onkel so krank ist. Naja, also wir wussten, dass er nicht so viel isst und so, aber wir dachten, der hatte eine Operation im November und wir dachten, es wäre. Es wäre durch die Operation und so. Aber dann ist ja jetzt das Allerwichtigste, Sandra, dass du wirklich so viel Zeit wie möglich mit deinem Onkel verbringst. Die Lebenszeit, die er noch hat, dass ihr die beiden nutzt, wenn ihr euch beide gut versteht. Mhm. Also jetzt ist quasi eine Versöhnung, hat jetzt stattgefunden, kann man das so sagen? Weil du persönlich hattest ja gar nicht einen Konflikt mit ihm. Nee, ich persönlich nicht, aber mein Vater schon und das war ziemlich heftig und so. Gut, aber jetzt geht es ja um dich. Und du hattest früher einen guten Kontakt zu ihm. Fantastisch. Ja gut, dann ist es doch jetzt sehr schön, dass ihr wieder zueinander gefunden habt. Besteht denn die Möglichkeit, dass du oder dass er diese 100, über 100 Kilometer öfters dann mal überwindet, damit man zusammen sein kann? Das weiß ich noch nicht. Ich meine, wir werden das versuchen. Weißt du, ich bin hier arbeitstätig. Ich bin Verkäuferin. Ich bin eine Glücksfee. Und das ist für mich momentan nicht so einfach, von hier aus zu ihm zu gehen. Trotzdem werde ich meine Urlaubszeit mit ihm so oft genießen, wie ich kann. Dass man so viel wie möglich und dass man so oft wie möglich auch telefoniert miteinander. Ja. Das ist das, was du tun kannst im Moment. Ja. Aber wie gehe ich denn mit dem Tod um? Das ist meine Frage. Ich weiß nicht, wie ich meine Eltern beruhigen soll, wie ich allen so beruhigen soll. Ich glaube, Sandra, dass es gar nicht deine Aufgabe ist, deine Eltern zu beruhigen, sondern deine Aufgabe oder was heißt Aufgabe? Dein Anliegen ist es ja, dass du eigentlich eine gute Zeit noch mit deinem Onkel verbringst. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, dass man den auf euch zukommenden Tod auch versucht zu akzeptieren und nicht zu verdrängen. Ist das aber normal, dass ich immer weine und so? Bitte? Ist das aber normal, dass ich immer so täglich weine und so? Ja, das ist normal. Das ist ja auch traurig. Und ist das auch normal, dass ich von meinem Vater kein Wort dazu sprechen kann, sonst rieche ich ja zusammen. Warum kannst du kein Wort bei deinem Vater darüber sprechen? Weil ich blockiere mich selbst, indem ich nicht, also das ist doch dein Bruder und das ist sehr, sehr, sehr kompliziert für ihn, also für uns allen, ja. Hab ich jetzt noch nicht verstanden. Sind die beiden denn auch noch zerstritten im Moment? Nee. Nicht mehr. Und warum kannst du dann mit deinem Vater nicht über die schwere Krankheit deines Onkels sprechen? Warum nicht? Weil ich Angst habe, ihn mehr zu verletzen. Na, aber wieso verletzt du denn deinen Vater, wenn du mit ihm über die schwere Krankheit des Onkels sprichst? Also ich will ihn nicht so leiden sehen, also meinen Vater. Ne? Sandra, ich will dir sagen, das ist eine falsche Rücksichtsnahme. Ich bin sicher, dass es sogar sehr gut ist, wenn ihr in der Familie darüber sprecht. Weil jeder will natürlich letztendlich darüber sprechen und sein Herz auch erleichtern. Mhm. Und indem man offen redet, stützt man auch den anderen. Also sprich ihn an, sprich deinen Vater an, wein auch vor deinem Papa. Frag ihn, wie es ihm damit geht und erzähle ihm, wie es dir damit geht. Mhm. Ich werde es versuchen, Julian. Ich kann nichts besprechen, aber ich werde es versuchen. Ich hoffe nicht so viel zu weinen und weinen tut mir leid. Ich finde auch, dass man, wenn man in so einer traurigen Lebenssituation ist, darf man auch weinen. Aber das ist normal, ne? Das ist völlig normal. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, ich sag's nochmal, kümmere dich gut um deinen Onkel, dass er noch Lebensfreude hat durch dich. Ja. Meine Liebe, in diesem Sinne wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute und von hier aus schöne Grüße nach Spanien. Vielen Dank und nochmal schöne Grüße an Thorsten, der mir so herzlich aufgenommen hat. Sehr gerne. Alles Gute, Sandra. Und danke, dass ihr dort gewesen seid und ich wünsche dir auch viel Kraft und alles Gute für die neue. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Ciao. 1.32 Uhr haben wir und hier ist unser Thema für nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema Hoffnung. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die Hoffnung nicht aufgeben. Zum Beispiel die Hoffnung nicht aufgeben, gesund zu werden. Die Hoffnung nicht aufgeben, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird. Oder die Hoffnung nicht aufgeben, dass ein Vermisster zurückkehrt. Oder die Hoffnung vielleicht auch darüber nicht aufgeben, dass ihr aus einer fast aussichtslosen Situation, aus einer Lebenskrise vielleicht herauskommt. Ich möchte mit hoffnungsvollen Menschen sprechen nächste Woche. Aber zu dem Thema gehört natürlich wie bei allen Themen auch das Gegenteil. Ich würde auch und möchte auch gerne mit Leuten sprechen, die Hoffnung aufgegeben haben, die lange gekämpft haben für etwas, aber jetzt nicht mehr können, müde sind und sagen, nee, es geht nicht mehr, ich habe keine Hoffnung mehr. Das Thema Hoffnung nächste Woche, ihr könnt euch wie immer gerne anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung, während der Sendung anrufen. Nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das Thema Hoffnung. Hier ist Josef, 22, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Josef. Heißt du wirklich so? Oder? Ja. Nee, ich find's gut. Ich find's so erstaunlich, dass du mit 22 so heißt. Ich find's einen guten Namen. Ja, das kommt von meinem Opa. Der hat auch so gehießen und dann habe ich den Namen vererbt gekriegt quasi. Genau. Ich mag ja diese alten Namen sehr gerne. Sehr schön. Josef, weswegen rufst du an? Ja, ich möchte gerne mit dir über ein kurioses Erlebnis reden, was ich unter der Woche hatte. Ich bin gespannt. Und zwar bin ich am Dienstag völlig unerwartet auf so einem schwulen Parkplatz gelandet, auf so einem Cruising-Parkplatz. Und du bist nicht schwul? Nein. Das war aber ein Spaß für dich, was? Genau, das war sehr überraschend. Und zwar, ja, es kam daher, ich war einfach auf einer längeren Autofahrt. Mhm. Ich kam von der Schulung und war auf der Rückfahrt nach Hause. Mhm. Und wie das dann so ist nach längeren Autofahrten, irgendwann drückt dann so ein bisschen die Blase und man will sich mal eben kurz die Beine vertreten. Mhm. Und dann fährt man halt rechts raus und geht mal eben auf den Parkplatz. Das war auf einer Autobahn? Genau. Und war das ein Parkplatz mit Tankstelle oder ohne Tankstelle? Nee, das war einfach nur so ein Toilettenhäuschen war damit okay. da und mhm. dann waren da Parkplätze für PKWs und LKWs. Okay. Mhm. Und dann bist du rausgegangen, um pinkeln zu gehen? Genau, ich wollte mir mal eben erst kurz die Beine vertreten, weil ich recht lange im Auto erst gesessen hatte. Mhm. Und dann kam recht zügig ein Mann, weil der war so Anfang 30 wird er gewesen sein. Mhm. Und guckte mich erst so aus der Entfernung mal die ganze Zeit an. Und ich dachte mir schon, was will der denn? Aber hatte mir da jetzt noch nichts weiter bei gedacht. Und irgendwann kam er dann halt zu mir und machte mir dann, ja, seltsame Komplimente, möchte ich mal sagen. War das, wie viel Uhr war das? Das war um 8 Uhr abends, also es war noch hell. Noch hell, okay. Mhm. Und, er genau. machte dir Komplimente, also ein Kompliment. Genau. Er sagte so von wegen, frag nach der Uhrzeit, ich wäre ja ein ganz netter und ob ich denn nicht frieren würde, ach, ich wäre ja auch so heiß. Und dann merkte ich dann plötzlich, ich hatte vor 2-3 Wochen, hattest du ja die Sendung gehabt, Anonymer Sex, mhm. Da hatte ich reingehört und da hatte ich überhaupt zum ersten Mal davon gehört, dass es überhaupt... Genau, da hatten wir einen Anrufer, der davon erzählt hat, ja genau. Genau, und der hatte da relativ blumig von erzählt, was man da alles machen könnte und das hat sich nur jetzt so mit meinen Erlebnissen so gar nicht gedeckt, was das angeht. Und in dem Zuge dämmerte es mir dann auch irgendwann, da erinnerte ich mich daran, wo ich denn da gelandet sein könnte. Wie ging es denn weiter? Genau. Ich wollte mich dann aus der Affäre ziehen und wollte eigentlich nur noch kurz aufs Klo und wollte dann eigentlich direkt wieder weiterfahren. Hatte mich da verabschiedet und bin dann zum Klo gegangen und anscheinend hat er da irgendwas als Einladung aufgefasst und ist mir erstmal strack hinterhergelaufen. Mhm. Das ist dann so weit gegangen, dass ich in der Kabine reingegangen bin, habe mich da eingeschlossen und dann klopfte es sogar noch von draußen und er fragte letzten Endes, ob er denn nicht reinkommen könnte. Mhm. Und darauf sagte ich dann letzten Endes gar nichts mehr. Bin dann da einfach ein paar Minuten sitzen geblieben und in der Hoffnung, dass er doch wieder bitte gehen wollte. Mhm. Dass er merkte, dass ich da doch kein Interesse dran hatte. Aber du hättest es ja auch direkt sagen können, dann wäre es vielleicht noch klarer gewesen. Ja gut, da waren letzten Endes auch noch andere Leute auf der Welt. Ich wollte ihn jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen. Ja, im Nachhinein, klar, wäre das sicherlich auch eine gute Sache gewesen. So blieb das vielleicht noch ein bisschen im Unklaren, aber in der Situation war ich erstmal völlig überfordert. So, dann kamst du irgendwann raus und wie ging es dann weiter? Genau. Er stand letzten Endes noch vor der Toilette und haftete sich dann direkt wieder an meine Fersen dran und ich bin dann einfach strack zum Auto gegangen und habe mich dann da letzten Endes reingesetzt. Und bist weggefahren? Er hatte zufällig vor mir geparkt, er stieg in sein Auto ein und ich hatte dann noch schnell eine WhatsApp beantwortet und ich sah die ganze Zeit, wie er mich letzten Endes durch den Rückspiegel vom Vorauto dann letzten Endes anstarrte. Und dann bin ich letzten Endes, habe ich gesehen, dass ich da wegkam und indem ich da vorbeifuhr, sah ich dann letzten Endes, weil er auch relativ hoch in dem Auto saß, dass er da alles rausgeholt hatte und in der im Auto da, ja, die Buchse letzten Endes offen hatte und sich dann selbst befriedigte. Ah, okay. Und das fand ich dann richtig schockierend, weil auf dem Parkplatz waren auch Kinder und alles und das fand ich war dann völlig daneben. Den Rest, gut, mir war das total unangenehm, aber da kann ich mit leben. Mhm. Aber dass er dann da sitzt in der Nähe von Kindern und da wer weiß was macht, das fand ich, ging dann noch eindeutig zu weit. Also, in der Tat waren da Kinder. Genau, also und es die waren Kinder, zwei Familien da. Ja, und die konnten das dann auch sehen, dass er im Auto da sich selbst befriedigte? Die waren in Reichweite, letzten Endes waren so 20, 30 Meter weg. Mhm. Ich nehme an, dass die das auch, wenn sie genau hingeguckt haben, auch gut sehen konnten. Ja. Genau. Ja, und, gebe ich dir recht, das muss klarer abgegrenzt sein, dass man da keinen Menschen belästigt. Genau, aber für dich ist es ja nur gut ausgegangen, war ja nun nicht so schlimm. Genau, also für mich selber war es jetzt kein Thema, aber dieses ganze Exhibitionistische, das hat mich dann doch schon ein bisschen sehr angeekelt. Ja, und es war schon auch aufdringlich von dem Typ, das muss ich auch sagen. Eigentlich hätte er gleich kapieren müssen, dass du das nicht willst. Auch wenn du nicht ganz explizit gleich Nein gesagt hast. Du hast ja keine Avancen gemacht, ihn irgendwie zu locken oder so. wüsste nicht, was er da hätte falsch verstehen können oder ähnliches. Und da war in der Tat eigentlich von mir aus gar kein Signal. Und er war doch sehr, sehr anhänglich, was das angeht. Genau. Ja. Das, vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen krasser sagen, nein, hab keinen Bock, bin nicht interessiert. Aber das hätte der auch merken müssen, da gebe ich dir recht. Und sich dann ins Auto zu setzen und sich einen runterzuholen, in der Hoffnung, dass du nur einen Blick hinwirfst, das ist definitiv zu viel. Das fand ich auch, das war dann, dann war es dann bei mir auch vorbei. Also für alles andere hätte ich noch Verständnis gehabt, das war noch okay, aber irgendwo da fand ich dann das also gar nicht mehr. Also nichts gegen solche Sachen, wie der Anrufer erzählt hat. Nee, überhaupt nicht. Also jetzt habe ich hier einmal was umgeworfen. Habe ich überhaupt nichts gegen und sollen die auch gerne machen, aber genauso wie jeder andere auch. Gibt ja solche Plätze auch für Heteros oder für Bisexuelle, also alle Wünsche können erfüllt werden. Ist genau das Gleiche, was das angeht. Ja, Josef, hast du ein gravierendes Erlebnis gehabt. Ja. Aber du warst ja dank uns ein bisschen vorgewarnt, ne, was das sein könnte. Ja, vielleicht hätte ich sonst noch ein bisschen mehr auf dem Schlauch gestanden. Und genau, da wusste ich dann schon mal sehr schon gut. Mal Bescheid. Genau. Das freut mich. Josef, danke für den Anruf, alles Gute. Ich wünsche dir auch eine schöne Sendung. Mach's Dankeschön, gut. Tschüss. Viele Grüße aufs ganze Team. Tschüss. Ciao, tschüss. Und hier ist Robin. Robin ist 27. Guten Morgen, Robin. Hallo. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Robin. Servus. Schön, dass du da bist. Ich habe das Thema, also ich bin freiwillig in der Feuerwehr. Ja. Und auch bei mir im Betrieb in der Werkfeuerwehr. Mhm. Und ich wollte einfach mal über die Klischees von der Freiwilligen Feuerwehr reden, also die es da so gibt, dass die alles nur Säufer sind. Ja, ich glaub mal eben. Du sagst Klischees über die Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Ich habe ehrlich gesagt kein einziges Klischee im Kopf, was Freiwillige Feuerwehr anbelangt. Ich finde es eigentlich eine gute Sache. Ich finde aber Respekt vor den Jungs, die das auf, die machen das. Ihr macht das ja ehrenamtlich. Genau, wir machen das ehrenamtlich, ja. Aber welche Klischees meinst du? Also es gibt, ja, man hört immer wieder, ja, die sind ja nur am Saufen und ja, es gibt halt immer wieder eben, oder ich gehe ja auch von der Arbeit weg, wenn ich einen Einsatz habe, ne? Na gut, aber das ist ja dann ein Einsatz. Wie bitte? Aber das ist ja dann auch ein Einsatz, da geht's ja um was. Ja, natürlich, da geht's auch um was, natürlich. Wir riskieren ja unter Umständen auch unser Leben dafür, ne? Und das ist mit dem Arbeitgeber so abgesprochen, dass bei einem Einsatz kannst du abhauen. Genau, genau. Mhm. Ich bin ja auch in der Werkfeuerwehr, also in dem Betrieb, und kann da natürlich auch jederzeit weggehen vom Arbeitsplatz, wenn wir Einsatz haben. So, und da gibt es blöde Bemerkungen, wenn du dann in den Einsatz gehst? Ja, genau, von den Arbeitskollegen unter anderem auch, ja, das heißt, ach, nach dem Dienst sauft ihr doch sowieso nur, oder, ne, und ja, aber du kommst, ja sowieso. Aber du kommst doch nach dem Einsatz wieder zurück zur Arbeit bestimmt. Ja, natürlich, ja, aber dann kann man sich dumme Sprüche anhören, dann wollen sie hören, ja, was war denn, wo war es denn, ne? Das darf ich dann natürlich auch nicht sagen, weil wir haben ja auch eine Schweigepflicht in gewisser Hinsicht. Finde ich, muss ich ehrlich sagen. Und dann sind wir da quasi so aufgezogen. Und ich finde das einfach eine Sauerei. Also. Finde es völlig bescheuert. Also das sind ja die Leute, die auch dann eure Hilfe in Anspruch nehmen, wenn bei denen mal was ist. Genau, ja. Ja, ja, aber das sind dann die dann laut schreien, ja, wo bleibt er denn so lange? Ja? Genau, ganz dann, genau. Ja. Genau, wo dann nicht gesehen wird, dass wir dann nachts irgendwo aus dem Bett rauskommen oder eben von der Arbeit oder was weiß ich wo, vom Strandbad oder wo wir gerade sind. Ne? Also wie oft wirst du denn in deiner Freizeit beansprucht von der Freiwilligen Feuerwehr? Ah, da gibt's keinen Durchschnitt. Ne? Das kann, also heute hat es zum Beispiel zweimal, dann kann es mal sein, ist eine Woche wieder ruhig oder es kann auch mal einen Monat ruhig sein, aber das kann man nicht so genau sagen. Ja, nun haben wir in ganz Deutschland gerade schwere Unwetter. Ich weiß nicht, aus welchem Bereich du anrufst, wo lebst du? Also ich komme vom Bodensee, also wir haben noch... Okay, da unten ist nicht viel los im Bodensee? Nö. Also wir haben schon immer mal wieder ein bisschen Unwetter, aber nö. Okay, aber ein bisschen weiter nördlich von euch ist ja die Hölle los und da sind die Feuerwehren ja im Dauereinsatz. Genau, ja. Wie kam es, dass du dich da engagierst bei der Freiwilligen Feuerwehr? Also ich habe damals schon mit der Jugendfeuerwehr angefangen, mit 14 damals. Mhm. Und das ist ja quasi die Vorbereitung, ne? Das ist ja quasi Aber wie kam es überhaupt dazu? Da für den Nachwuchs einfach. Gut, aber da muss man ja auch erstmal hingehen. Wieso hast du den Schritt unternommen? Ja, mein Vater war früher auch bei der Feuerwehr. Ah, okay, klar. Familiär bedingt. Ja. Ja. Nee, und ich wollte einfach mal sagen, also so mal auch das Bewusstsein ein bisschen öffnen dafür, was wir eigentlich machen, ne? Erzähl und mal, was ihr so macht. Ja, also wirklich, also wir es wird ja oft gesagt, es ist einfach nur die Feuerwehr, die kommt da hin, hält ein bisschen Schlauch rein oder löscht da so ein bisschen, aber dass da wirklich eine Einsatztaktik dahinter steckt und wirklich Ausbildungen, die wir in unserer Freizeit machen, die wir nicht bezahlt bekommen, also und auch Dienste, wir müssen ja, das ist ja nicht so, dass man Ausbildung macht und dann einfach nur zum Einsatz fährt, sondern man hat mindestens jede zweite Woche einen Tag, also am Abend mal Dienst, Achso, wo wir auch die Einsatzszenarien durchgehen. Und ne, es ist ja wirklich, wir machen ja nicht nur Brände löschen, sondern wir machen ja auch Verkehrsunfälle oder allgemein technische Hilfeleistung. Genau, wenn irgendwelche Unglücksfälle sind, Unwetter jetzt. Genau, also Unwetter auch, genau. Aber nochmal die Frage, wenn man so viel Zeit da rein investiert, du bist ein junger Kerl, 27 Jahre alt, woher kommt die Motivation? Du kriegst kein Pfennig Kohle dafür. Woher kommt die? Kameradschaft ist auch ganz wichtig. Also wirklich, man unter Umständen, wenn man ja im Einsatz ist, dann muss man ja auch wissen, dass man sich auf die Leute verlassen kann. Und da ist Kameradschaft ganz wichtig, eben dadurch entstehen ja auch Freundschaften. Und es ist einfach, man weiß einfach, es ist eine gute Sache. Ja, es ist zwar sehr, sehr viel Zeit, die man investieren muss. Und es ist wirklich, also ich arbeite auch 3 Schichten. Eben heute war es so, ich hatte jetzt Nachtschicht die Woche und wurde jetzt 2-mal geweckt. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Achso, es gibt dann so Leute, die für bestimmte Nächte eingeteilt sind. Wenn was passiert, dann seid ihr dran. Nee, so ist das nicht. Wir haben zwar schon, also bei uns nennt man das Schleifenaufteilung, eine Alarmierungsschleife. Und bei uns ist das Tag, Nacht, Wochenende. Ja, und es können aber auch Leute alle 3 haben oder 2. Ich habe zum Beispiel 2. Also kannst du jederzeit, fast jederzeit damit rechnen, dass das Telefon klingelt und du musst sofort los? Nee, nicht übers Telefon, wir haben einen Funkmeldeempfänger. Okay, gut, dann über den Funkmeldeempfänger. Genau. Aber das kann passieren. Das kann jederzeit, das könnte jetzt zum Beispiel auch passieren, ne? Während wir reden, könnte es passieren. Genau, ja, mitten in der Nacht. Ja, natürlich, ja. Davon ist mir nicht gefallen. Ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor dem, was ihr macht. Überhaupt, was alle Leute in diesen Bereichen im Freiwilligendienst machen. Schon die Frage, die ich gerade gestellt habe, warum machst du das? Du bekommst ja gar keine Kohle dafür. Ist eigentlich eine bescheuerte Frage, dass man alles immer in der Kategorie Geld denkt. Du hast es ganz toll erklärt, warum du das machst. Und das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so üblich. Also Respekt. Ja, vor allem möchte ich auch mal sagen, also viele Leute denken, ne, es gibt überall eine Berufsfeuerwehr, aber das stimmt gar nicht. Also bei uns im Landkreis, wir haben gar keine Berufsfeuerwehr und es wird alles nur von Freiwilligen gemacht. Was war für dich bisher der schlimmste Einsatz? Der schlimmste Einsatz? Also da gab es mal einen Einsatz vor ein paar Jahren. Das war ein Brandeinsatz. Und ich bin mit einem Kamerad unter Atemschutz rein. Und wir haben dann in der einen Wohnung abgesucht und haben dann auch eine Person gefunden. Wir sind erstmal, also der erste Trupp ist irgendwie erstmal dran vorbei ein bisschen, ne, hat die nicht gefunden, dann haben wir sie gefunden, haben wir sie raus. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, dass das eine Angehörige vom Feuerwehrkamerad war. Ne? Und das ist schon so eine Sache. Und die Person war verstorben? Die war noch nicht verstorben, aber sie ist dann im Nachhinein verstorben. Ja. Also es war auch nicht mehr viel. Also ich habe Vitalfunktionen, habe ich kaum noch was mit. Und wie ist der Kamerad damit umgegangen? Das war nicht einfach. Also war wirklich nicht einfach. Ich habe mit ihm selber dann noch ein Gespräch geführt danach. Wie nah war die Person denn dran an dem Kamerad? Es war die Stiefmutter. Ah ja, na immerhin. Nee, Schwiegermutter. Schwiegermutter. Ja, Schwiegermutter. Ja. Und ja, also so, was dann noch passiert ist, wir hatten dann einen Monat später nochmal einen Einsatz. Also das war auch so krass, also dass man es eigentlich kaum glauben kann. Wieder an demselben Haus, ja, und von der verstorbenen Frau quasi haben sie die Sachen in der Garage nebendran gelagert. Jetzt war das aber kurz vor Silvester und Kinder haben gemeint, sie müssen jetzt irgendwo da Böller rumwerfen und haben das in so einen Lüftungsschacht reingeworfen und dann haben die Sachen, wo sie aus der Wohnung noch retten konnten, haben Feuer gefangen. Ja. Und dann war wirklich alles ausgelöscht von der Frau und das war echt, also so, so eine Sache, geht's wo man denkt, ja, das Schicksal schlägt manchmal schon ziemlich hart. Also ja, ich hatte auch schon Feuer, also ich hatte schon Einsätze, wo ich auch schon Feuerwehrkameraden quasi aus dem Auto rausziehen musste, ne? Oder was heißt rausziehen, also retten musste quasi, ne? Also das sind dann schon Sachen, wo wir ein bisschen näher gehen, weil man die Person auch kennt, ja. Ihr habt ja auch Einsätze auf der Autobahn sicherlich, auf, genau, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was ihr da sehen müsst, wenn es schwere Autounfälle sind. Ja, manchmal sind es schon harte Sachen. Und es ist auch wirklich so, es gibt Leute, die können das jetzt nicht so gut verkraften und manche können es besser verkraften. Wie ist es aber bei dir? Ich sag so, es geht jedem ein bisschen nach, gewisse Sachen. Ne? Wie gehst du denn damit um, wenn du da sowas ganz Heftiges gesehen hast und dann ist der Dienst irgendwann vorbei, du fährst nach Hause und hast die Bilder im Kopf. Wie gehst du damit um? Also wir gehen damit um, wenn sowas ist, dann sitzen wir nach dem Dienst noch zusammen, unterhalten uns, ne? Und sprechen das nochmal so ein bisschen durch. Aufarbeiten. Und wir haben ja auch, wenn jemand nicht mit klarkommt, wir haben ja auch Seelsorger, auch bei uns in der Feuerwehr. Und das hilft, wenn man da Hilfe braucht, gibt's da auch immer. Gut, nicht jeder gibt es zu. Also bei mir ist es jetzt so, es geht einem dann ein, zwei Tage geht es ein bisschen nach, man träumt vielleicht ein bisschen schlecht oder so und dann ist aber auch wieder gut. Ne? Habt ihr auch Mädels in der Gruppe? Ja, haben wir auch. Wir haben auch Feuerwehrfrauen. Also, das ist kein Problem. Das ist auch gar kein Problem mehr heutzutage. Genau, ja. Robin, sehr schön, dass du angerufen hast. Dann haben wir Jürgen ein bisschen über die Feuerwehr geredet, was ich sehr wichtig finde. Insofern danke für den Anruf. Ja, danke, Jürgen. Darf ich auch noch ein Autogramm haben? Sehr, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Und schöne Grüße an Bodensee. Hoffentlich bleibt ihr verschont von schlimmen Unwettern. Ja, hoffentlich kommt kein Hochwasser, ja, genau. Aber ich glaube. Lieber Robin, alles Gute. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Vielen Dank, Jürgen. Tschüss, ciao. Tschüss, gute Nacht auch, ciao. So, und hier ist Ahmed, 24, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Ahmed, du sprichst Freisprecherlage, ne? Ja, bitte. Bitte ganz nah ans Telefon gehen, sonst klingt es. Ja, bin ich. Da muss ich ein bisschen lauter sprechen. Anders geht's nicht. Nee. Habe ich dir ja schon, wir hatten ja schon mal gesprochen letztes Jahr. Da habe ich dich ja ein bisschen aus der Fassung gebracht. Du hast mich aus der Fassung gebracht? Warum? Ja, weil ich dir über mein Leben erzählt hatte. Ich habe nicht verstanden. Was hast du erzählt? Weil ich über mein Leben erzählt hatte. Ja. Und da warst du so erstaunt, dass du erst mal ein paar Minuten gebraucht hast, um wieder klarzukommen. Du bist ein schwer behinderter Mensch. Genau. Ja. Und aber ich habe jetzt was anderes, also was ich erzählen wollte. Ich habe online über ein Spiel eine Frau kennengelernt. Also die ist 35. Und ich bin 24 und ich habe mich in die Frau verliebt. Ahmed, ich mache einen Vorschlag, damit wir uns alle nochmal genau und richtig an dich erinnern. Bevor du das weitererzählst mit der Frau, erklär doch nochmal den Zuschauern und Zuhörern, was für eine Erkrankung und Behinderung du hast und wie behindert also du bist. Ich kann ja nicht laufen und ich kann nur meinen Kopf bewegen. Und ja, ich gehe halt zur Werkstatt. Das heißt, du kannst nicht laufen. Du entweder liegst du oder sitzt in seinem Elektrorollstuhl und kannst nur den Kopf bewegen. Und kannst du den Rollstuhl bedienen per Mundstick? Ja, ich habe da eine Mundsteuerung. Was ist das für eine Erkrankung oder Behinderung? Ja, die habe ich gekriegt, wo ich 2 Jahre alt war. Du bist nicht so auf die Welt gekommen? Nee, Autounfall. Was für ein Autounfall war das? Das weiß ich nicht. Mhm. Und du lebst alleine in einer Wohnung? Das geht doch gar nicht. Nein, mit meiner Mutter. Und ich habe 5 verschiedene Pfleger. Du hast was? 5 verschiedene? Pfleger. Pfleger, die dich rund um die Uhr quasi betreuen, weil du gar nichts alleine machen kannst. Weil es geht nicht allein. Und du gehst aber in eine Behindertenwerkstatt zur Arbeit. Genau. Und was genau kannst du denn da machen mit deiner Behinderung? Ja, halt so Bestellungen, halt Büroarbeiten. Das geht alles mit dem Mundstick. Genau. Und da kannst du quasi am PC arbeiten damit? Genau. Mhm. Und wie viele Stunden am Tag arbeitest du? 8. Das schaffst du, so lange dann am PC zu sitzen in dem Rollstuhl? Ja. Stell ich mir sehr anstrengend vor. Ja gut, wenn... Okay, nicht ganz 8, weil ich habe halt so wenig zu arbeiten. Mhm. Ich arbeite halt 15 Minuten. Mhm. Und so nach der Pause halte ich dann so 2 Stunden Schlaf. Ach so, ich verstehe. Also ich darf dann schlafen. Mhm. Schlafen. Ja. Und so geht das dann irgendwie. Ja, und so kriege ich dann den Tag rum. So, jetzt haben wir alle nochmal ein Bild von dir gewonnen, wie es dir geht und wer du bist. Jetzt hast du übers Internet eine Frau kennengelernt, die ist 35 Jahre alt. Ja. Wie weit seid ihr denn schon jetzt in Kontakt gekommen? Also, wir schreiben miteinander. Mhm. Und die freut sich auch immer, wenn sie mit mir schreibt. Weiß sie, dass du so eine starke Behinderung hast? Nein. Nein? Das habe ich dir alles noch gar nicht erzählt, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Schreibt ihr nur oder sprecht ihr? Habt ihr auch schon telefoniert? Wir schreiben. Mhm. Weil bei ihr alles Geld kostet sind. Weil was? Wenn wir telefonieren. Mhm. Wie weit wohnt sie von dir entfernt? Das habe ich noch nicht gefragt. Das habe ich noch nicht gefragt. Mhm. Warum hast du ihr noch nicht geschrieben, was wie es dir gesundheitlich geht? Weil ich noch nicht halt dazu gekommen bin. Und oder hast du auch ein bisschen Angst? Angst nicht. Aber ich habe noch nicht dran gedacht. Ah, glaube ich dir nicht. Vielleicht hast du Angst, dass sie dann sagt, nein, ich möchte keinen Kontakt mehr haben. Ja gut, so... So war es halt bei den meisten Frauen. Die Reaktion kennst du schon, dass wenn du die Wahrheit sagst, dass die nichts mehr mit dir zu tun haben wollen? Genau. Ist es denn überhaupt schon einmal mal zu einem realen Kontakt gekommen mit einer Frau? Nein. Nein. Es war nur immer... halt in der Werkstatt mit meiner Ex-Freundin. Bitte? Nur in der Werkstatt halt mit meiner Ex-Freundin. Also es gab schon mal eine Freundin. Ja. Wie hast du das gemacht mit der schweren Behinderung? Wie habt ihr dann miteinander so gelebt, du und deine Freundin? Ja, bei uns ging halt nur Schreiben und ja. Aber das war's dann halt. Ach so, es war dann doch nur mehr, also Schreiben und Reden. Ja. Mhm. So, wie soll es jetzt weitergehen, Ahmed, mit dieser neuen Bekannten? Ja, dann muss ich ihr wohl schreiben, dass ich halt eine Behinderung habe. Hat sie dich denn bisher schon mal so gefragt, was du so machst im Leben und was du beruflich machst und so weiter? Nee, das noch nicht. Das noch alles gar nicht. Mhm. Ich habe es am Anfang wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Wie lange bist du denn jetzt mit der in Kontakt schon? Also ein paar Tage. Ach so, ein paar Tage erst. Okay, gut, dann ist es ja noch relativ frisch. Genau. Aber wenn es sich dann so ergibt, müsstest du, glaube ich, schon die Wahrheit sagen. Sonst ist es für dich vielleicht zu enttäuschend. Ja, ich bin auch ein Mensch, der immer die Wahrheit sagen muss. Ja, genau. Weil ich mich sonst sehr schlecht dabei fühle. Genau, genau. Lieber Ahmed, es hat mich sehr gefreut, dass wir beide nochmal haben sprechen können. Ich muss jetzt Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber ich schlage vor, meine Psychologin ruft dich nochmal an, dann ist es jetzt nicht alles so abrupt, okay? Gut, du legst auf. Alles Liebe wünsche ich dir. Mach's gut. Tschüss, lieber Ahmed. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Und jetzt eine schöne Nacht. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.